siehst, dass Kugelrund sich machen kann. Von dem Schaf mit sieben Beinen nimmt's eine andere Form sich an. Und ganz freundlich dir zu zwinkern, weil es nicht gefährlich ist. Na, dann sei ganz sicher, dass du Baba Papa siehst. Baba Papa, Baba Papa, Baba Papa, Baba Papa, Baba Papa, Baba Papa, Baba Papa. Wenn du draußen einen siehst, der jedes Tier nachahmen kann, eine Glitschbahn, eine Kuh, den alten Schuh, den Wasserhahn. Vorbei mit Baba Bo und Baba Lala, Baba Letta, Baba Kuss, Baba Bum und Baba.